Also ich bin von Berufs wegen Virologe. Ich habe 40 Jahre in der Virusforschung gearbeitet, an Universitäten, am Krebsforschungszentrum und an Kliniken. Und das ist also mein Fachgebiet. Wenn ich erklären sollte, was mit dem Coronavirus los ist, dann würde ich so vorgehen wie in meinen Vorlesungen, dass ich von dem Punkt ausgehe, den noch jeder weiß und dann erst ins Einzelne gehe. Das Leben funktioniert so, dass in einer lebendigen Zelle die Erbsubstanz programmiert, was die Zelle an Bestandteilen synthetisieren muss. Ein Virus hingegen ist ein nicht lebender Organismus, Mikroorganismus, der als wesentlichen Bestandteil nur ein Stück Erbsubstanz enthält, DNS oder RNS. Und diese Erbsubstanz wird jetzt in die Zelle eingeschleust, wie ein wie ein Fehlprogramm in einem Computer, eine Computerkassette, eine Software, programmiert jetzt die Zelle um auf einen Stoffwechsel, der Virusbestandteile synthetisiert, und eine infizierte Zelle kann dann Hunderte oder Tausende von neuen Viren wieder entlassen. Das heißt, die Reproduktion von dem Virus ist innerhalb einer Zelle sehr hoch. Nun, die Coronaviren sind eine sehr lange bekannte Familie von Viren. Jeder Virologe hat dauernd damit zu tun, wenn er im medizinisch-diagnostischen Bereich tätig ist. Die Coronaviren sind an und für sich harmlose Viren, die grippale Infekte hervorrufen, die von Freitag bis Montag dauern, eine Woche Krankenstand. Aber in den letzten Jahren sind mehrere Coronaviren aufgetaucht, angefangen mit der SARS-Epidemie vor ein paar Jahren, die auch von China ausgegangen ist, die MERS-Epidemie im Nahen Osten und jetzt eben das SARS-CoV-2 von 2019. Es gibt unter den Viren sehr viele, die in Tieren vorkommen, in Mäusen, in Füchsen, in Pferden, in Rindern, in Fledermäusen. Und diese Viren, auch in Schweinen und in Vögeln, diese Viren können ab und zu auf den Menschen übergehen. Das ist gar kein seltener Fall. Die jährliche Grippewelle wird in jedem Jahr von einem neuen Grippevirustyp ausgelöst, gegen den ganz schnell, wenn er in China als erstes auftritt, in Europa ganz schnell ein Impfstoff hergestellt wird. Auch die Grippeviren gehen über Schweine und Vögel auf den Menschen über. Nun, der Ursprung des SARS-CoV-2 ist eigentlich ungeklärt. Man spricht davon, dass es von Fledermäusen oder von Schlangen auf den Menschen übergegangen ist. Es gibt aber einige Hinweise darauf, dass es sich um ein im Labor künstlich hergestelltes Virus handelt, also um eine Genmanipulation. Das ist möglich, aber der Gedanke, der vielfach geäußert wird, dass es eine Biowaffe sein könnte, die von irgendwelchen geheimen Kräften eingesetzt wird, ist absolut unwahrscheinlich. Wenn es sich um ein Virus handelt, das in einem Labor hergestellt wurde, dann ist das ein völlig normaler Vorgang. Die Virusforscher in aller Welt arbeiten mit dem Genom der Viren und manipulieren den aus wissenschaftlichen Gründen und mit dem technischen Zweck, einen Impfstoff herzustellen, ein nicht pathogenes Coronavirus, das dann gegen die gefährlichen Coronaviren einen Impfschutz hervorrufen kann. Es ist möglich, dass ein solches Virus durch ein Versehen freigesetzt wurde und dass das sich von diesem Ereignis aus ausgebreitet hat. Es wird ja vielfach davon berichtet, dass in Wuhan, wo das Virus zuerst aufgetreten ist, dass dort ein Hochsicherheitslabor der Chinesen steht, aber für die Arbeiten mit Coronavirus sind Hochsicherheitslabors gar nicht erforderlich. In jedem normalen Forschungslabor an der Universität, das den Sicherheitsvorschriften entspricht, zweiter Stufe, könnte man mit Coronavirus arbeiten und das Genom manipulieren. Nun, um zu verstehen, wie sich das Virus in der Bevölkerung ausbreitet, stellen wir uns mal ein Land vor, in dem kein einziger Infizierter existiert. Und jetzt kommt einer in das Land, ein einziger, der ist infiziert. Natürlich weiß er es nicht, denn in den ersten Tagen, in der Inkubationszeit nach der Infektion, treten ja noch keine Symptome auf. Also hat er auch keine Information und keine Anzeichen darauf, dass er infiziert ist. Der Mann wird jetzt seinen Geschäften nachgehen, wird Konzerte und Fußballereignisse besuchen und kräftig für seine Mannschaft mitbrüllen, wird in der S-Bahn fahren oder im Zug, wird auf Versammlungen gehen. Das heißt, in der Inkubationszeit, die bis zu 14 Tagen, manchmal auch bis zu 21 Tagen dauert, weiß er nichts von seiner Infektion und man kann auch keinen Verdacht darauf haben. Dann bekommt er Symptome und die sind in seinem Fall vielleicht so leicht, dass er die Krankheit abtut und sagt, ach, heute ist Freitag, bis am Montag bin ich wieder gesund, da kann ich wieder ins Büro. Und dann bleibt der Infektionsherd weiterhin unentdeckt. Bis dieser Infektionsherd entdeckt wird, vergehen weitere Wochen, bis Erkrankte auftauchen. Und bis dahin können Tausende und Tausende infiziert sein. Die Zahlen, die wir als Infizierte im Fernsehen und im Rundfunk hören, also in Deutschland sind mit heutigem Tag angeblich etwa 2300 gemeldete, bestätigte Infektionen aufgetaucht. Das sind aber nicht Infektionen, nicht infizierte Menschen, sondern es sind Erkrankte. Und zwar bestätigte und gemeldete, umgekehrt gemeldete und bestätigte Erkrankte. Viele Erkrankungen werden nicht gemeldet oder nicht bestätigt, weil nicht so schnell ein Test vorhanden ist oder der Arzt zu eilig ist, um einen Test anzuordnen und so weiter und so weiter. Der wird nicht mitgezählt. Die Dunkelziffer der Erkrankten ist bis jetzt in Deutschland nicht festgestellt. In China war er so hoch, dass man die gemeldeten Zahlen mit 10 oder 20 multiplizieren müsste. Nun sind die Zahl der Erkrankten ist für die Epidemie, für die Beurteilung der Epidemie eigentlich unwichtig. Wichtig ist, wie viele Menschen sind gleichzeitig da, die das Virus übertragen können. Das sind die Infizierten. Gemeldet werden nur die Erkrankten, und zwar die gemeldeten Erkrankten und bestätigten Erkrankten. Das heißt, Man kann ohne weiteres davon ausgehen, dass die Zahlen, die wir gemeldet kriegen, etwa mit 1.000 multiplizieren muss, vielleicht mit 10.000. Das heißt, es könnten also in der Bundesrepublik, wenn 2.000 Fälle gemeldet sind, 200.000 sein oder auch 1 Million Infizierte. Das heißt, es kommt für die Beurteilung des Anwachsens der Epidemie, die inzwischen eine Pandemie ist, auf die ganze Welt ausgebreitet, kommt es darauf an, wie viele Virusträger vorhanden sind, wie viele Infizierte, nicht wie viele nach der Inkubationszeit erkrankt sind, Symptome zeigen, zum Arzt gegangen sind, der hat sie untersucht, der hat den Fall gemeldet, der hat einen Test angeordnet, der Test wurde durchgeführt und ist positiv ausgegangen, dann wird das an den Arzt zurückgemeldet, dann wird das gemeldet an das zentrale Gesundheitsamt oder an das örtliche Gesundheitsamt und dann zählt er erst als gemeldeter und bestätigter Fall von Erkrankung, nicht Infektion. Infektionen gibt es sehr viel mehr. Wie viele Erkrankte es gibt, kann man auf der Netzseite des Robert-Koch-Instituts rki.de leicht erfahren. Nun, wie sind die Aussichten? Es wurde gerechnet, dass in einem Land wie der Bundesrepublik, die keine Vorsorge getroffen hat für die Ausbreitung der Epidemie, obwohl bereits im Januar erkennbar war, dass dieselben Umstände, dieselbe Situation, die wir aus China mit Bildern gesehen haben, auch in Deutschland eintreten wird. Man nimmt also an, dass in unserem Land 60-80% der Bevölkerung infiziert sein werden. Das sind im Peak, am Höhepunkt dieser Infektionswelle, vielleicht 50 Millionen. Von diesen 50 Millionen werden 20% schwer erkranken, 80% werden nur einen leichten grippalen Infekt haben, aber 20% werden schwer erkrankt sein, eigentlich krankenhauspflichtig, und ein gewisser Prozentsatz davon muss auf die Intensivstation und ans Beatmungsgerät. Es ist völlig selbstverständlich, dass kein Gesundheitssystem der Welt, unseres schon gar nicht, weil es nicht vorbereitet ist, mit Hunderttausenden und Millionen Erkrankten, die in einem Zeitpunkt auftreten, fertig werden kann. Man muss das im Konjunktiv sagen, es wäre darauf angekommen, von Anfang an durch geeignete Quarantänemaßnahmen der ersten Infektionsherde das Fortschreiten der Epidemie so lang hinauszuzögern, zu hemmen, damit nicht zu einem Zeitpunkt sehr viele Erkrankte in die Krankenhäuser drängen. Die Inkubationszeit ist 8 bis 21 Tage. Das ist für ein pathogenes Virus sehr lange. Und ein Infizierter reicht eben, um ein ganzes Land einzustecken. Der typische Fall ist in Südkorea eingetreten, wo ein einzelner Mann, der zufällig einer Sekte angehört hat, Hunderte und Tausende infiziert hat. Und ausgehend von diesem einen Fall wurde das ganze Land infiziert. Und Korea gehört jetzt zu den Ländern, die besonders von der Pandemie betroffen sind. Prozent der Erkrankten machen eine milde Erkältungskrankheit durch und sind nach 5 bis 14 Tagen virusfrei geheilt. 20% haben eine schwerere Erkrankung, die 3 bis 4 Wochen dauert, auch mal 6 Wochen. Und davon müssen wieder einige auf die Intensivstation und ans Beatmungsgerät. Und einige werden, besonders wenn sie vorgeschädigt sind, diese Lungenentzündung nicht überleben. Die Letalität der Infektion wird schwankend angegeben. Sie liegt jedenfalls über 1% und damit beim Zehnfachen des Grippevirus. Aber es könnten auch 4% oder 7% der gesamten erkrankten Zahlen sein, die sterben werden. Wenn man das eine Schätzung vornimmt, wie viele das in der Bundesrepublik betreffen kann, dann kommt man auf Zahlen von Hunderttausenden, vielleicht 800.000 Tote durch diese Pandemie in Deutschland. Der Altersverlauf wird eigentlich falsch dargestellt. Das Robert-Koch-Institut hat veröffentlicht, dass etwa 5% Jugendliche betreffen, etwa 12% und Kinder betreffen, auch Kinder unter 4 Jahren, etwa 12% Leute ab 60 oder 70 und der große Rest sind Leute im normalen Erwachsenenalter von 15 bis 50, 60. Das heißt, gefährdet ist jeder, ganz besonders alte Leute, die schon schwere Erkrankungen haben und Zivilisationsgeschwächte. Also Leute, die nicht fit sind, deren Immunsystem schwach reagiert, die öfter mal krank werden. Und der gesamte Krankheitsverlauf hängt vom Patienten ab. Wenn jemand fit ist, durch körperliche Aktivität sein Immunsystem trainiert hat, täglich mehrfach Obst und Gemüse zu sich nimmt, eine Vollwertmischkost einhält, ausreichend Vitamin C nimmt, Multivitamintabletten nimmt, Vitamin D-Tabletten zusätzlich nimmt, sich von Nikotin, Drogen und Alkohol möglichst fernhält, dann wird er nur eine geringere Wahrscheinlichkeit haben, angesteckt werden zu können. Zum Unterschied von vielen anderen Dingen des täglichen Bedarfs während der Pandemie sind Vitamine noch leicht zu erhalten. Man muss in der Pandemie einen gewissen Vorrat an Lebensmitteln und Artikeln des täglichen Bedarfs zu Hause haben, dass man möglichst selten einkaufen gehen muss. Das heißt, man bleibt in der Pandemie zu Hause und geht nur dann einkaufen, wenn es unbedingt nötig ist. Und dann kauft man gleich so viel ein, dass man die nächsten 3 Wochen wieder zu Hause auskommen kann. Besonders muss man dafür sorgen, dass Medikamente, die man dauernd einnehmen muss, also meinetwegen Diabetesmittel oder Blutdrucksenker, die man dauernd nehmen muss und viele andere, dass man die in ausreichendem Vorrat zu Hause hat. Denn die Pharmafirmen stellen ihre Präparate vielfach aus Wirkstoffen her, die sie aus China oder Indien beziehen. Und derzeit ist der Bezug dieser Wirkstoffe, die Lieferketten sind unterbrochen. Und es treten jetzt schon erhebliche Knappheiten an vielen Medikamenten ein. Ich komme nun zu dem Verhalten, das das Robert-Koch-Institut vorschlägt, das man in der Pandemie einhalten muss, damit man zu den 20% Nicht-Infizierten gehört und nicht zu den 80%, die infiziert werden und die Krankheit erleiden müssen. Die wichtigste Ansteckungsform ist durch direkten Kontakt von Mensch zu Mensch, durch Tröpfcheninfektion, die gleichen Infektionsmechanismen, die auch bei Erkältungskrankheiten oder der normalen Grippe wichtig sind. Das heißt, man muss sich, wenn man schon rausgeht, von Leuten, die niesen oder husten, fernhalten. Und schon ein normaler Kontakt, zum Beispiel in einem Geschäft beim Bäcker oder in irgendeinem anderen Laden, erreicht ein Aufenthalt von etwa 15 Minuten, dass durch das reine Ausatmen des Infizierten das Virus auf einen Nicht-Infizierten übertragen werden kann. Das ist die hauptsächlichste Übertragung, Tröpfcheninfektion. Es gibt aber noch andere Infektionsmechanismen, die man beachten muss. Das ist sehr viel schwieriger. Das Virus haftet nämlich für bis zu 9 Tagen auf Oberflächen von Plastik oder Metall. Das heißt, jeder Gegenstand, der von vielen angefasst wird, zum Beispiel Geld, der Handlauf, eine Rolltreppe, Türklinken, Druckknöpfe, etwa im Aufzug oder an der Klingel oder zur Eingabe der PIN, kann Virus enthalten. Auch Waren, die aus Hochrisikogebieten hierher geschickt worden sind und weniger als 9 Tage unterwegs waren, können unter Umständen Viren enthalten. Das heißt, wenn man rausgeht, soll man möglichst wenig anfassen, was andere angefasst haben. Zweitens, auf keinen Fall mit den Händen an Mund, Nase oder Augen fassen. Das klingt trivial, aber man hat festgestellt, dass jeder Mensch bis zu 200 Mal am Tag sich an die Nase fasst, die Augen reibt, den Finger nass macht und so weiter und so weiter. Das muss man sich also abgewöhnen. Nicht mit den Händen an Mund, Nase oder Augen fassen. Ferner soll man sich oft die Hände waschen. Das Händewaschen muss auf andere Weise erfolgen, als man das normalerweise gewohnt wird. Zuerst muss man die Hände gründlich nass machen und mit einer Seife, es kann auch desinfizierende Seife sein, und warmem Wasser gründlich waschen, und zwar auf folgende Art. Nun, da es fast unmöglich ist, unterwegs zu sein und alle diese Dinge nicht anzufassen, muss man ein kleines Fläschchen mit Desinfektionsmittel bei sich haben, in dem man, wenn man unterwegs etwas essen oder trinken will oder nicht umhin kann, doch ins Gesicht zu fassen, muss man sich vorher die Hände desinfizieren mit Desinfektionsmittel. Dazu reicht vergällter Alkohol 70%, also 7 Teile Alkohol, 3 Teile Wasser. Das reicht aus, um das Virus zu desinfizieren. Wenn man nach Hause kommt, sollte man vor der Türe eine Flasche mit Desinfektionsmittel, zum Beispiel Alkohol, stehen haben und sich die Hände desinfizieren, bevor man die Türe aufschließt, bevor man die eigene Klinke oder den eigenen Öffnungsknopf betätigt. Denn auf dem Weg ins Badezimmer berührt man sonst mehrere Klinken und Türen und verteilt unter Umständen Virus, das man an den Händen hat, in der ganzen Wohnung. Durch Desinfektion der Hände vor dem Aufschließen kann man das vermeiden. Dann führt der erste Weg ins Badezimmer und man wäscht sich wieder gründlich die Hände. So. Ferner soll man Veranstaltungen mit vielen Menschen vermeiden. Man soll zu Hause bleiben. Ein Mundschutz, den wir im Fernsehen bei in sehr vielen Ländern gesehen haben, der schützt nur sehr bedingt. Wenn jemand hustet oder niest und es sind Tröpfchen in der Luft, dann wird man die trotzdem einatmen. Die Lieferketten dieses Mundschutzes sind sowieso so überlastet, dass er überall ausverkauft ist. Wenn man meint, dass man einen Mundschutz benötigt, dann kann man den auch durch einen Schal simulieren, der über Mund und Nase gezogen wird. Und wenn man ein Übriges tun will, trägt man eine Brille oder eine Sonnenbrille. Das Händeschütteln und Küsschen, Körperkontakt, jeder enge soziale Kontakt soll vermieden werden. Man nimmt auch nicht Kinder auf den Arm, außer die eigenen natürlich. Diese Berührungen soll man vermeiden. Bereits beim Aufenthalt in einem Raum mit einem Infizierten kann das Virus sozusagen durch die Luft auf kleinen Tröpfchen oder Staubteilchen übertragen werden. Etwa beim Bäcker, auch bei einer Entfernung von 1 bis 3 Metern. Beim Schneuzen unterwegs soll man das Gesicht nicht mit den Fingern berühren, das Papiertaschentuch nicht einstecken, sondern so bald wie möglich in einen Papierkorb oder Mülleimer werfen. Beim Heimkommen soll man alle Teile, die noch vor dem Händewaschen berührt wurden, also Klinke, Aufzugsknopf, Telefonhörer, Handlauf, Lenkrad, Autogriff, Ganghebel, Gurt und so weiter, mit dem Alkoholdesinfektionsmittel abwischen. Es gibt auch eine Vorschrift des Robert-Koch-Instituts, bei Husten oder Niesen soll man unbedingt in ein Taschentuch husten oder niesen oder in die Armbeuge, nicht frei heraus. Ein bekannter Epidemiologe empfiehlt, Krankenhäuser möglichst zu meiden. Krankenhäuser sind das Eldorado aller Viren und Bakterien. Jetzt kommen wir dazu, wenn in einer Familie ein Krankheitsfall auftritt. Der äußert sich ja zunächst als normale Erkältungskrankheit, zeichnet sich aber dadurch aus, dass schon am Anfang relativ hohes Fieber auftritt, vielleicht 38,5, oder 39, dass ein Husten auftritt und Muskelschmerzen. In einem solchen Fall soll der Erkrankte in einem Raum möglichst isoliert werden und möglichst nicht den Rest der Familie anstecken. Solange die Erkrankung relativ leicht ist, stellt man dem Erkrankten sein Essen vor die Türe, er holt sich's rein, stellt die leeren Gefäße wieder raus und man desinfiziert alle Gegenstände, die der Erkrankte berührt hat. Muss man dennoch, wenn die Krankheit schwerer verläuft, in das Zimmer reingehen, dann trägt man in dem Fall einen Mundschutz, der durch einen Schal simuliert werden kann, und achtet sehr darauf, nichts zu berühren, was der Kranke angefasst hat. Außerdem muss man bereits beim ersten Verdacht eines grippalen Infektes, man weiß ja nicht, was daraus wird, den Hausarzt informieren, und der Hausarzt wird dann weitere Maßnahmen anordnen. Manche Virologen rechnen damit, dass die Epidemie abebben könnte mit fortschreitender Jahreszeit und verweisen dabei auf Grippeepidemien. Das ist äußerst unsicher, es könnte eintreten, es kann aber auch sein, dass die Epidemie bis zum Herbst erst den Peak erreicht. In China war es so, dass durch sehr strikte Quarantänemaßnahmen und Vorbeugemaßnahmen Desinfektion von ganzen Städten die Neuerkrankungen bereits sehr stark zurückgegangen sind. Es gibt praktisch keine Neuerkrankungen mehr in China, nur noch ganz geringe Zahlen. Denn jede Verlaufskurve in einer Infektion beginnt mit einem exponentiellen, lawinenartigen Anstieg, sehr stark, 2, 4, 8, 16, 64 und so weiter. Man ist sehr schnell in den Tausenden und in den Hunderttausenden. Und jede dieser exponentiellen Kurven nimmt dann mit der Zeit ab und nähert sich einer Parallelen zur X-Achse. Sie klingt also ab. Sie klingt dann ab, wenn keine neuen Personen mehr zur Verfügung stehen, die sich gerne infizieren lassen wollen, die also die Vorsichtsmaßnahmen, die ich beschrieben habe, nicht einhalten. Das ist in China bereits jetzt der Fall. In Deutschland wird erst die Zukunft weisen, wie vernünftig sich die Bevölkerung verhält. Auf jeden Fall denke ich, dass ich Ihnen so präzise wie möglich die Verhaltensmaßregeln nahegebracht habe, die dazu führen können, dass Sie zu den 20% Nicht-Infizierten und nicht zu den 80% Infizierten gehören.